Kann man noch eins? Die Melodie einfach war ja einzig geklaut. Es friert der rote Pöbel, ertrunkt in wilder Masse, in seinen Mordparolen, da spiegelt sich die Glosse. Armes West-Berlin, dein Senat ist ein Rot-Grüner, jetzt rennt er aus Nürnberg, Franz und die Rennhühner, Franz und die Rennhühner, die Ausländer, die werden immer mehr mit den Fremden im eigenen Land. Wenn das so weitergeht, ist Deutschland in Quarantäne. Arabische Terroristen, die werden immer kühner. Jetzt helfen ihr bloß noch Franz und die Rennhühner. Franz und die Rennhühner. Doch zu all dem roten Unrat, zu all dem fiesen Schmutz, gesellen sich jetzt noch die Herren vom Verfassungsschutz. Scheiß auf den Galinski und diese falschen Sühner.